Die Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Check, check, check, check, check. Wow, Tag wieder da. Und das Studio ist genauso improvisiert im Grunde wie damals. Es fühlt sich irgendwie wieder wie damals an. Willkommen zum Checkpoint oder besser irgendwie zu einer hybriden Sendung. Denn hier sitzt einer, der Checkpoint gemacht hat, Uli Josner. Hallo. Hallo Jan, ich hätte nie gedacht, dass ich mit dir mal moderieren würde. Wir sind richtig up to the point, postfaktisch. Wir haben nie bei Radio 100 zusammen moderiert, wir haben nie zusammen gearbeitet. Wir haben bei einem Nachrichtenradio, was ich nicht erwähnen möchte, zusammengearbeitet. Kann man ruhig erwähnen, Inforadio. Du warst ganz am Anfang bei Radio 100, ich bin später dazu gekommen, als das 24-Stunden-Programm war, und ich war auch nie Checkpoint, im Gegensatz zu dir, sondern ich war Welt am Draht, aber da kann man ruhig sagen, glaube ich, da ein Großteil der Welt am Draht-Redaktion jetzt zu Hause sitzt und in die Tischkante beißt, weil sie so blöd waren, damals Radio 100 verraten und verkauft zu haben, bin ich jetzt hier im Checkpoint gelandet. Auch schön. Wir gucken aber sonst nicht so viel zurück in diesen zwei Stunden, sondern wir gucken nach vorne, wollen nicht die ollen Kamellen aufwärmen, sondern wir wollen reden über die Dinge, die uns momentan bewegen, was Radio 100 heute machen würde. Denn verdammt, Uli, Radio 100 wäre jetzt eigentlich wichtiger denn je. Ja, das habe ich auch mitgekriegt, als ich gedacht habe, ja, wir machen jetzt eine Sendung und ich könnte jeden Tag senden. Es ist wirklich, es ist schade, dass es uns nicht gibt. Und wir müssen reden in dieser Stunde. Unter anderem werden wir reden über Mexiko und irgendwelche dummen Mauern. Wir haben Leute aus Mexiko bei uns. Ja, wir haben einen ehemaligen Mitarbeiter der Continente-Redaktion. Der hat Leute interviewt und die sagen, die Mauer, die ist ganz leicht zu überwinden. Ansonsten ist das wirklich schwierige, die ökonomische Situation und die Bedeutung, die die mexikanischen Wanderarbeiter für Mexiko und die lateinamerikanische Ökonomie haben. Und dann haben wir noch... Wir werden über Flüchtlinge reden, wir werden mit Hans-Christian Schröbele live reden, wir werden mit Imran Ayata reden. Imran ist ein enger Freund von Deniz Yücel. Da weiß, glaube ich, jeder, wie brennend aktuell das ist und warum ein Radio 100 heutzutage immer noch nötig wäre. Und wir reden gleich mit Professor Hajo Funke, ein Mann, der sich sehr gut auskennt in den Dingen beispielsweise, die uns rechts umtreiben. Auch das ein extrem wichtiges Thema, NSU etc. Und jetzt aber erstmal ein bisschen davon und gleich mehr von uns. Checkpoint und Welt am Draht. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox, speak grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. High wire and a fire representing seven games. In a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team reporters baffle Trump. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motive, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. It's the end of the world as we know it. I original trick to Biden, Mountain Sid, and a light, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap. Aber jetzt bin ich da. Radio 100 ist wieder da. Wir senden auf der 88.4 für einen knappen Tag lang und das ist irgendwie ziemlich geil und wir wollen Danke sagen, auch Radio Mobil, die senden normalerweise hier und haben uns für diesen Tag ihren Sendeplatz mit abgetreten. Danke dafür. Und wir wollen reden über NSU, Tschäpe, Mundlos, Böhner, Ceska-Pistole, Dönermorde, Verfassungsschutz, Aktenvernichtung, tote Zeugen, tiefer Staat, Edati. Begriffe, die einem in den Sinn kommen, wenn man an diesen Wahnsinn denkt, wenn man an das denkt und sich mit dem beschäftigt, was NSU ausmacht. NSU, nationalsozialistischer Untergrund. Und ein Mann, der sich seit Jahrzehnten mit den Rechten in diesem Land beschäftigt und der sich wie kaum ein anderer auskennt mit dieser ganzen NSU-Geschichte, das ist Professor Hajo Funke. Und der ist jetzt bei uns hier in diesem Radio 100 Studio, in diesem improvisierten Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, Hallo. Du beschäftigst dich immer noch damit. Mir ist oft, ich habe ein Filmprojekt gemacht zu diesem Thema, mir ist teilweise richtig schlecht geworden, als ich Akten gesehen habe. In diesem Zusammenhang ist dir auch manchmal schlecht geworden? Ich bin dran gewohnt. Nein. Nein? Du hast dich nicht, bei NSU gab es nicht Situationen, wo du gedacht hast, okay, das toppt jetzt doch nochmal alles, was ich vorher gesehen habe? Es gibt eine Sache, die noch nicht richtig erfasst ist, nämlich die Kinderprostitutionsskandale von Tino Brandt in Thüringen und dass man ein Verfahren sehr spät erst gemacht hat, ihn nach 2 Tagen verurteilt hat und wir bisher die Akten, die man kriegen können müsste, nicht bekommen hat. Das ist der Sumpf im Sumpf, ähnlich dem Sachsensumpf, der auch nicht aufgeklärt ist. Also in der Tat, meine Empörung wächst, wenn ich daran denke. Wir können natürlich die ganze Geschichte jetzt hier nicht nacharbeiten, aber ich würde gerne doch über 2 Aspekte mit dir reden, weil es passiert ja auch immer noch was. Es gibt einen 2. Untersuchungsausschuss, du bist immer noch dran, viele andere sind dran, das Tschäpe-Verfahren läuft in München noch, da gibt es einige sehr aktive Anwälte, die versuchen immer noch Sachen herauszufinden und so weiter und so fort. Und spannend bleibt für mich immer noch der ganze Komplex Aktenvernichtung. Da hieß es lange Zeit, ja, da waren Fristen und so weiter und so fort. Aber da gibt es mittlerweile neue Dinge. Da gibt es diesen Lothar Lingen, das ist ein Deckname von einem Verfassungsschutzmann, einem Abteilungsleiter, der diese Aktenvernichtung gemacht hat, gegen den Widerstand übrigens der eigenen Archivarin, die gesagt hat, mache ich nicht, will die schriftliche Anweisung haben. Und der hat irgendwann bei einer Vernehmung gesagt, und das ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen, mir war bereits am 10.11. November 2011 völlig klar, das ist der Tag, an dem sich Beate Tschäpe gestellt hat, dass sich die Öffentlichkeit sehr für die Quellenlage des Bundesamtes in Thüringen interessieren würde. Und da habe ich mir gedacht, wenn der quantitative Aspekt, also die Anzahl unserer Quellen im Bereich dieses Thüringer Heimatschutzes, der von Tino Brandt, den du gerade erwähnt hast, geleitet wurde, wenn die Anzahl der Quellen deutlich wird, es waren irgendwie 7, 8, 9 oder 10, dann kann das zu der Frage führen, warum das Bundesamt davon nichts gewusst hat. Vielleicht taucht dann diese Frage, wenn ich die Akten vernichte, nicht auf. Das heißt, der Mann, das ist eine BKA-Vernehmung, von der er gedacht hat, die wird nie öffentlich, die ist jetzt öffentlich geworden, der Mann gibt einfach selber zu, na klar habe ich das absichtlich vernichtet. Ja, und das widerspricht allem, was man vorher gehört hat, man erzählt bekommen hat. Das heißt, wir werden hier systematisch getäuscht, es passiert systematische Vertuschung. Und der Höhepunkt war eben jene Aktion Konfetti, also die Vernichtung von Lothar Lingen vom Bundesamt für Verfassungsschutz betrieben. Und wir wollen noch mal einen Schritt weiter gucken, weil das ist tatsächlich auch der politisch brisanteste und hochaktuelle Komplex. Ich nenne den Namen Klaus-Dieter Fritzsche. Klaus-Dieter Fritzsche war damals, als die Morde passiert sind, Stellvertreter im Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist der eigentliche operative Chef dieses Bundesamtes. Er war dann, als die ganze Sache aufflog, der zuständige Staatssekretär im Innenministerium für den Verfassungsschutz unter anderem. Und dieser Mann hat einen legendären Auftritt hingelegt im Untersuchungsausschuss, hat unter anderem Herrn Edati, den Vorsitzenden etc. und so weiter beschimpft und hat einen Satz gesagt, der wirklich alles klingeln lässt. Die Funktionsfähigkeit und das Wohl des Staates und seiner Behörden ist in einem Kernbereich besonders geschützt. Und jetzt kommt's. Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Und der hat die richtig fertig gemacht, nach dem Motto: Abgeordnete, jetzt haltet mal sozusagen den Ball flach und hört mal auf. Und dieser Mann, der ist mittlerweile der höchste Geheimdienstler in diesem Land, er ist der Geheimdienstkoordinator von Frau Merkel geworden, nach diesen ganzen Dingen. Was machst du damit? Ich habe den erlebt in Tagung des BKA. Der lässt sich nicht kritisieren, der weiß, was er tut. Und hat einen Angriff geplant auf den Untersuchungsausschuss, also auf die Legislative, den Bundestag. Und die haben sich mächtig, da muss ich das ein bisschen variieren, was du sagst, mächtig gewehrt. Ja, gesagt, mächtig gewehrt. Da sind ja einige sehr aufrechte Leute, auch ein Herr Dati, hat einen hervorragenden Job gemacht dort. Ja. Und wenn wir bis zum Bundesverfassungsgericht, also der obersten unabhängigen Justizbehörde gehen, und dann sagte Fritsche, geht ruhig bis dahin, ihr kriegt's nicht. So, das war eher ein Appell an die Bediensteten, die Schnauze zu halten. Und sie haben sich weitgehend dran gehalten. Trotzdem, jetzt der zweite Untersuchungsausschuss läuft. Die haben im ersten Untersuchungsausschuss viele Akten nicht bekommen. Ihr kriegt sie nicht, hast du gerade in Fritsche mehr oder weniger sinngemäß zitiert. Ist das jetzt ein bisschen besser geworden? Da sind einige immer noch sehr hartnäckig. Frau Pau beispielsweise. Ja, Frau Pau macht einen sehr guten Job. Ströbele zuvor, der ist jetzt nicht mehr dabei. Auch andere, auch die Grünen, Michalic. Auch Binninger von der CDU. Ja, auch Binninger. Aber Binninger hört dann auf, wenn es um den Verfassungsschutz geht. Dann fragt er weniger oder nicht. Aber was ihn maßlos offenkundig, so deute ich ihn, empört, ist der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter, heute fast vor 10 Jahren, Ende April, erinnern wir uns gemeinsam an den 10-jährigen Todestag. Das ist eine Polizistin, die aus Böblingen kommt, und Binninger ist ein Polizist, der aus Böblingen kommt. Enver Çimşek, Abdurrahim Özu, Doğru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und eben Michelle Kiesewetter. 10 tote Menschen. Wir reden gleich weiter mit Professor Hajo Funke. Im Staat Deutschland, denn das, was hier gerade abgeht, ist bestimmt nicht tolerant. Neonazis rufen Nützi, aus und da raus, werfen Steine, legen Feuer und verursachen ein Chaos. Doch die Skinheads sind noch nicht einmal die größte Gefahr. Brutal und aggressiv, doch eine Minderheit darum verwundbar. Die anderen, die daneben stehen, laut und leise applaudieren oder mal nach Blut schreien und sich nicht dafür genieren. Das sind die, die das Ganze dann bedrohlich werden lassen. Im Gegensatz zu Glatzen gibt es sie nämlich in Massen. 50 Jahre nach der großen, nein, der allergrößten deutschen Schande steht dies Lande schon wieder am Rande eines tiefen braunen Abgrunds auf der ultrarechten Seite. Das sind doch nur die Ossis. Sagen ganz Gescheite, so denkst du auch, hey, dann hör mal lieber auf zu denken. Denn es sind doch Wessi-Köpfe, die den ganzen Dreck lenken. Von den Reps der FAP und DVU wird Fremdenhass geschürt. Uns interessiert das nur, wenn seine peinlich berührt. So wie jetzt, wo der braune Mob die Städte beherrscht. Da aus dem Ausland konkretiert, natürlich ist sie verschärft. Unsere Reaktionen sind empörte Lichterketten. Demos und Konzerte, schließlich will man Ausländer retten. Doch wartet noch ein Jahr, dann ist das alles vorbei. Jeder hat ein beruhigtes Gewissen, schließlich war man doch dabei. Natürlich müssten auch die Politiker etwas tun, statt sich auf nicht vorhandenen Lorbeeren auszuruhen. Doch das reicht nicht, Arsch hoch und auf das Maul. Bestandsaufnahme BRD, Doppelpunkt, etwas ist faul. Im Staate Deutschland, ich sehe rechtsradikale Parolen an der Wand. Ich lese Deutschland in Deutsch und Ausländer raus. Sie Ausländer, fand ich Sprecher und die kriegen auch noch Applaus. Ich sehe Politiker, die sich verhalten wie die drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen und die scheinen nicht zu raffen. Ich sehe den Schwarzen in der Bahn und es ist immer das Gleiche. Denn wenn Blicke töten könnten, dann wäre jetzt eine Leiche. Ich möchte aufspringen und schreien, das ist ein Mensch und kein Tier. Vielleicht ist der Asylant doch kein blinder Passagier. Die Ignoranz der Leute ist die Schlinge um ihren Hals. Doch es geht nicht lang so weiter, nein, irgendwann knallt es. Rechtsradikale sind die Verlierer. in jeder Diskussion. Ihr Radikalismus scheint die Antwort zu sein auf Desinformation. Ausländer nehmen niemand im geringsten etwas weg. Es ging uns schlechter ohne sie, doch das stellt euch einen Dreck. Denkt doch weiter, lass dich nicht von Gewalt leiten. Das Land war lange vor dir da, also hör auf darum zu streiten. Prinz Philipp bittet euch zu überlegen. Ausländerfeindlichkeit, wir sind dagegen. Nach dem Anschlag auf unserer Straße wurden wir immer wieder verhört. Jedes Jahr kam die Polizei. Sie werden zum Verhör geladen. Wenn ich gefragt habe, ja, warum denn, haben sie gesagt, wir haben noch ein paar kleine Fragen an Sie. Dann haben sie uns 4-5 Stunden lang verhört. Wir klagen an. Der Staat hat rassistisch ermittelt. We accuse. Opfer wurden zu Tätern gemacht. Schutzschlüssel. Alleina Akkusierung. NSU-Komplex auflösen. Das Tribunal. 17. bis 21. Mai in Köln. Ja, das heißt, da gibt es immer noch Leute, die arbeiten, auch sozusagen initiativ in Köln beispielsweise. Im Bundestag arbeiten Leute, in München rund um den Prozess arbeiten Leute und in Berlin arbeitet auch Professor Hajo Funke immer noch weiter an der Aufklärung dieser ganzen NSU-Geschichte. Und ich möchte auch noch zwei andere Namen erwähnen, die mich sehr beeindruckt haben in meiner Recherche, nämlich Stefan Aust und Dirk Labs, die vielleicht mit das wichtigste Buch zum Thema Heimatschutz vorgelegt haben und immer noch auch weiter dran sind und immer noch Sachen rausfinden. Unter anderem etwas zu einer ganz unappetitlichen Figur, nämlich Ralf Marschner. Zwickau, jene NSU-Jahre, der Mann war Nazi, auch Skinhead-Musiker, Bauunternehmer und V-Mann. Und seine Firma hat damals Autos gemietet, bei denen man nicht so genau weiß, wie es eigentlich kommt, dass die Zeiträume, in denen diese Autos gemietet wurden, auffallend übereinstimmen mit Zeiträumen, in denen das Duo Mundlos-Bönhardt zum Morden quer durch die Republik fuhr. Und Mundlos, das haben eben Stefan Aust und Dirk Labs recherchiert, erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Dieser Uwe Mundlos hat in der Illegalität offenbar als Vorarbeiter auf einer Marschner Baustelle gearbeitet. Und Professor Hajo Funke, Hajo, dieser Marschner, der ist irgendwann ganz schnell in die Schweiz abgedampft. Und als das dann aufflog, dass er V-Mann war, da wurde er sehr auffallend betreut vom Bundesamt. Inwiefern? Ja, also er ist geflohen geradezu aus Zwickau, kurz nach dem Mord, dem bisher letzten bekannten Mord, nämlich an der Polizistin. Da ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen, des V-Mann-Wesens, das aus dem Ruder gelaufen ist. Irgend gab es da Irritationen. Andere, die in die Nähe dieser Gewaltakte gekommen sind, sind schnell nach Norwegen abgehauen, eben Marschner in die Schweiz. Und das Interessante ist, er ist einer der zentralen V-Leute und er wird de facto geschützt. Er wird nicht angemessen interviewt, nicht angemessen vernommen. Und Weingarten, einer der Chefankläger, sagt, dass im Bundestag nun vor wenigen Wochen Chefankläger in dem Schäpe-Prozess? Im Schäpe-Prozess, im NSU-Prozess. Der sagte, dass wir brauchen den wahrscheinlich gar nicht. So, wenn man das so reduziert, dann muss man davon ausgehen, dass nicht alles ermittelt werden will, was zur Verurteilung der Angeklagten, also auch zu Beate Zschäpe, führt. Und damit haben wir ein Problem, das auf den Staat zielt, dass der Staat, also die Anklagebehörde, nicht angemessen ermittelt oder nicht zureichend ermittelt hat. Und das ist die Kritik der Nebenklägerinnen und Nebenkläger, unter anderem von Yavuz Narin. Das ist die Kritik dieses Tribunals, das Sie gerade angesprochen haben. Wir hören hier übrigens im Hintergrund den Soundcheck. Radio 100 feiert ja 30 Jahre und das gibt heute Abend auch noch eine ziemliche Party. Uli Josner ist mit im Studio. Uli, wenn du das hörst, was Hajo sagt, dann erinnert dich das, glaube ich, an aktuelle Fälle auch. Und wir müssen, glaube ich, über Strukturen in diesem Land auch noch sprechen. Ja, wir sollten darüber sprechen und wir sollten noch ein bisschen auch über die Medien sprechen. Denn was mich immer in der Medienberichterstattung geärgert hat, ist die Fokussierung auf dieses Trio und dass es drei bleiben sollten, was auch unterstützt wurde durch die Art der Prozessführung. Und die wurde medial eigentlich nicht groß angezweifelt. Und genauso kommt mir das jetzt vor angesichts des Terroranschlags von Amrit, dass da offensichtlich auch wieder die Dienste den auf dem Schirm hatten. Sie haben die Gruppe beobachtet, wie man das beim NSU auch kannte, und dann haben sie nichts gemacht und haben nicht zugegriffen. Und das ist für mich ein Muster, ein gefährliches Muster, wo unsere sogenannten Sicherheitsbehörden ja nicht die Sicherheit der Bürger im Auge haben. Ist das eine gewagte These oder ist da möglicherweise immer noch was dran? Arbeiten die immer noch ähnlich? Sie haben gesagt, dass sie sich reformieren, aber ich habe keinen Bericht gesehen, der wirklich die Reformation des Bundesamts für Verfassungsschutz nachhaltig betrieben hätte und dies berichtet hat. Nein. Übrigens, wenn ich nebenbei was einwerfen darf, wenn es euch nicht geben würde, müsste man euch erfinden. Oder umgekehrt, ihr müsstet euch neu erfinden angesichts dieses Skandals, wie ihr abgewickelt wurde. Vielleicht kommt ja auch noch einer auf die Idee. Also ich glaube, wir sind hier so viele wieder zusammen. Wir waren ja damals, Radio 100 war, glaube ich, das größte alternative Radioprojekt, das es je in diesem Land gegeben hat. Und ich habe schon erwähnt, dass wir auf sehr unrühmliche Weise dann leider viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde, möchte man sagen. Und vielleicht entsteht ja aus diesen zwei Tagen, die wir ja zusammenkommen, tatsächlich nochmal wieder was Neues. Vielleicht finden sich auch neue Leute ein. Wir nehmen das als Anregung, Hajo. Das wäre etwas, wo man einfach immer noch weiter nachbohrt. Wobei man sagen muss, es gibt ja auch eine ganze Menge Journalisten, die einfach immer weiter nachbohren bei dem Thema. Das ist ja schon so, das muss man anerkennen. Hast du den Eindruck, das würde ich ganz zum Schluss noch von dir wissen, hast du den Eindruck, dass noch mehr rauskommen wird, dass wir nicht nur im Nebel stochen, man wird nie alle Fragen klären können, aber dass wirklich in diesen zentralen Fragen, die wir jetzt zum Beispiel auch angesprochen haben, werden immer noch V-Leute geschützt, ist immer noch so, dass Akten geschützt werden bzw. vernichtet werden. Hast du den Eindruck, dass da noch was kommen wird? Ich glaube ja, aber wir wissen nicht genau wann. Wichtig ist der Whistleblower, derjenige, der sagt, jetzt reicht's mir, ich sag's jemandem geheim, der das dann weiter trickelt bis an die Öffentlichkeit. Die Medien sind sehr verschieden und das sehe ich auch beim Fall Amri, weil ich darauf noch mal kurz eingehen möchte. Der Fall Amri ist im Grunde eine Verdichtung von 10 Jahren NSU auf ein Jahr, aber nicht mit 10, sondern mit 12 Toten. Amri war auf dem Schirm, er war ein Nachrichtenmittler, also kein V-Mann, er wurde also abgeschöpft. Und man hatte Interesse, übrigens auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich denke, dass wenn die Medien nicht völlig dicht halten, was ich nicht hoffen mag, dass es einen großen Blow gibt. Und zwar durchaus in absehbarer Zeit. Danke. Professor Hajo Funke war das. Er bleibt an dem Thema, ne? Davon gehe ich aus, weiter dran. Und wir hoffen darauf, dass sein Ruf gehört worden ist, dass vielleicht auch irgendwann mal einer vorkommt und die Pfeife bläst, ein Whistleblower ist. Und wir hoffen, dass es da noch weitere Aufklärung gibt. Die Menschen, die gestorben sind, die Familien, die Hinterbliebenen, hätten das wirklich verdient, dass diese Geschichte noch weiter aufgedeckt wird. Und eine gewisse Angela Merkel hat das ja auch versprochen. Und vielleicht sollte man sie ab und zu an dieses Versprechen erinnern. Richtig. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't it's coming. feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Ja, hier ist immer noch. Ja, hier ist immer noch Radio 100. Es gibt uns nicht mehr und es gibt uns noch. Und wir bereiten uns auf, wie man hören kann, die Party vor. Aber wir senden, als ob es uns jeden Tag geben würde. Und da geht natürlich nichts ohne Mr. Trump. Allerdings gucken wir bei Radio 100 und haben immer etwas anders geguckt. Wir haben immer mal weiter geguckt. Wir haben den Blick international gehabt. Und da hatten wir die Kontinente. Und heute sitzt ein Mitglied von Kontinente hier im Studio. Der lebt eigentlich in Mexiko. Und mit ihm wollen wir ein bisschen durch die mexikanische Brille auf das Trump-Phänomen beziehungsweise auf das blicken, was nämlich wirklich für die Mexikaner Trump bedeutet. Ich begrüße Jürgen Moritz. Hallo. Ja, hallo. Schön, bei euch zu sein. Freue mich total. Ich finde es toll, dass Radio 100 für 24 Stunden wieder auf Sendung ist. Nette alte Kollegen zu treffen. Komme direkt aus Mexiko, seit vorgestern bin ich in Berlin und finde es total klasse, hier auch ein bisschen mitmischen zu dürfen. Willkommen. Danke. Du hast uns was mitgebracht, einen Beitrag von einer ARD-Hörfunkkorrespondentin in Mexiko. Die ist nicht nur für Mexiko zuständig, sondern für 23 andere Länder. Stell dir auch mal vor, noch, 23 Länder plus Mexiko. Das zeigt, wie wichtig das ist und dass wir das im Programm haben, zeigt, wie wichtig wir das nehmen. Und ja, sag kurz schnell, was... Das ist Ann-Kathrin Mellmann. Ja, Ann-Kathrin Mellmann ist Hörfunkkorrespondentin für Mexiko, wohnt in Mexico City. Wir sind auch irgendwie seit Jahren befreundet und kennen uns irgendwie schon lange. Und die muss Mexiko, also diese Riesenregion Mexiko, bearbeiten, plus 23 andere Länder. Und Ann-Kathrin Mellmann haben wir interviewt, weil sie gerade an dem Tag, bevor später nach Reynosa gefahren ist, an die Grenze von Mexiko zu den USA. Migranten aus Mittelamerika, und das sind einfach die meisten, die im Moment die Grenze überqueren zu den USA ohne gültige Papiere, also über geheime Wege durch die Wüste, sie schwimmen durch Flüsse. Für diese Menschen aus Mittelamerika ist der Weg durch Mexiko der kürzeste, deswegen gehen die meisten dort in dieser Region, Reynosa, über die Grenze. Das ist ein sehr gefährliches Gebiet, weil dieses gesamte Geschäft mit der illegalen Migration in den Händen des organisierten Verbrechens liegt, also in der Hand der Kartelle, die dort agieren. Also schon bevor Trump die Wahl gewonnen hat, sind genau in diesem Gebiet, in das ich fahren werde, mehr Migranten, vor allen Dingen aus Mittelamerika, über die Grenze gegangen. Deswegen haben auf der anderen Seite die US-Amerikaner auch schon ihre Kräfte aufgestockt. Und die Frage, die spannende, wird nun natürlich sein, was passiert wirklich? Welche seiner Drohungen wird Trump wahrmachen? Wird er mehr Menschen deportieren ohne gültige Papiere? Wird er tatsächlich eine Mauer bauen? Und all das wird Auswirkungen haben auf diese Region. Also dieses Geschäft mit der Migration wird ein größeres werden, denn es wird teurer werden, die Menschen über die Grenze zu bringen, weil es riskanter werden wird. Es werden mehr Menschen zu Schaden kommen, es wird mehr Tote geben, all das ist jetzt schon absehbar. Und für Mexiko sehr interessant ist eben die Veränderung, die schon seit einiger Zeit absehbar ist, dass viele Mittelamerikaner gar nicht mehr über die Grenze gehen wollen. Zum einen aus Angst vor dem schwierigen, immer schwierigeren Grenzübertritt, aus Angst vor mehr Repressionen, Deportationen, mehr Rassismus in den USA. Deswegen beschließen, in Mexiko zu bleiben. Menschenrechtsorganisationen oder das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen stellt schon seit längerem fest, dass immer mehr Mittelamerikaner in Mexiko bleiben. Und das ist natürlich eine ganz interessante Entwicklung, weil das Mexiko auch vor neue Probleme stellt. Mexiko ist darauf überhaupt nicht vorbereitet. Es ist ökonomisch das wichtige Problem überhaupt für die Mittelamerikaner, denn es gibt, glaube ich, keine Einnahmequelle für diese Länder, die so wichtig ist und so entscheidend wie diese Remesas, die Rücküberweisungen derjenigen, die in den USA leben. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt in den vergangenen Jahrzehnten, dass die Eliten dieser Länder nicht wirklich sich darum bemüht haben, um Fortschritt zu kämpfen, mehr Entwicklung, mehr Industrialisierung, mehr gute Jobs zu schaffen, mehr zu tun gegen die Kriminalität, gegen diese wirklich große Unsicherheit, die in diesen Ländern besteht und die auch der Hauptfluchtgrund ist für die vielen Menschen, die in die USA wollen. Das sind nicht mehr allein Armutsflüchtlinge, Leute, die diesen American Dream im Kopf haben, sondern das sind Leute, die einfach um ihr Leben rennen. Anders kann man das nicht sagen, weil in diesen Ländern wie El Salvador, Honduras oder Guatemala das organisierte Verbrechen regiert, Jugendbanden, ganze Stadtviertel im Griff haben, terrorisieren. Und wenn Schutzgelder nicht gezahlt werden, dann gibt es die Kugel. Kleine Kinder werden schon rekrutiert, um in diesen Banden mitzukämpfen, mitzuarbeiten. Und entsprechend gehen die Leute fort, gehen auf die Flucht. Und wenn dieses Fluchtventil zugemacht wird und wenn gleichzeitig die Remessas, diese Rücküberweisungen, so wie Trump das angedroht hat, besteuert werden, so dass es also kaum noch geschieht, dass diese Länder dieses Geld bekommen, dann sehe ich ziemlich schwarz, dann sehe ich da sehr große neue soziale Probleme auf diese Länder zukommen und eben auch viele politische Probleme, weil die Eliten dieser Länder überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, diese Probleme zu lösen, sondern sich über die letzten Jahrzehnte darauf ausgeruht haben, dass diese Rücküberweisungen kommen und dass als anderes Ventil eben die Migration da ist. Anne-Kathrin Mellmann, die ARD-Korrespondentin in Mexiko-Stadt, war das interviewt von Jürgen Moritz, der jetzt bei uns im Studio ist, ehemaliger Radio 100-Mitarbeiter der Kontinente-Reaktion. Jürgen, wir haben vorhin zwei Stunden lang hier gehört den Kunstrausch und zwei Stunden lang wurde die Frage gestellt, hat es Radio 100 überhaupt gegeben? Wir sind, glaube ich, alle irgendwann aufgewacht nach dieser US-Wahl und haben gedacht, das ist jetzt fake, das ist wirklich, dass dieser Typ da und so Präsident. Gibt es in Mexiko eine Diskussion, ich glaube, der ist ja ganz schön ordentlich verhasst dort in Mexiko, aber gibt es in Mexiko eine Diskussion, wir müssen jetzt beispielsweise mal alle Köche und Küchenhilfen in New York und in Los Angeles, in den ganzen High-Society-Restaurants aufrufen, einen Tag, ein Wochenende die Arbeit niederzulegen, damit die endlich mal merken, dass ihr Land ihnen sozusagen nicht mehr funktioniert, wenn sie mit den Mexikanern so umspringen? Gibt es solche Diskussionen? Ja, es gibt solche Diskussionen, es gibt auch einen Film, den ihr vielleicht kennt, der heißt Ein Tag ohne Mexikaner. Total lustig, also da wird dieses Szenario schon seit Jahren, also was würde passieren, wenn kein Latino mehr in den USA arbeitet von heute auf morgen? Den gibt es schon lange in dem Film. Und es gab Streiks. Was passiert? Es bricht alles zusammen. Ja. Also die können ihre Obstindustrie vergessen, ihre Konservenindustrie, ihre Haushaltsangestellten, der Gärtner kommt nicht mehr, der Taxifahrer ist nicht mehr da. Es bricht und einfach. Und die Restaurantküchen brechen und die zusammen. Restaurant, alles bricht zusammen. Ja. Ihr wisst, Los Angeles ist die zweitgrößte Stadt Mexikos. In Los Angeles leben, ich weiß nicht wie viele Millionen, aber nach Mexico City die zweitgrößte mexikanische Stadt. Und also die Latino-Gemeinde ist natürlich riesig in den USA. Und es hat Streiks gegeben. Es hat tatsächlich die ersten Streiks in den USA gegeben, wo die Leute gesagt haben, basta, ich gehe heute nicht arbeiten, ich gehe nicht als Lehrer in die Schule. Und da haben die schon gestaunt, wir haben die ersten Leute auch in den Knast gesteckt. Ja, vielleicht gibt es ja doch noch eine Grassroots-Bewegung, wie die Amerikaner das nennen oder wie die Mexikaner das nennen würden, Los de Abajo. Mala suerte la tuya mala. Qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala. Qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala. Qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala. Los más gañanes que ocultan su nombre me ponen trampas para ver si yo caigo. Frente a mi ojo la luna siniestra, con el calor de mi cuerpo trepando para estrellarme la cara en el concreto. Voy a afilar mis pasos hacia el oeste, iré rolando igual que el beat del viento. Guarda los restos de un humo solitario. Reggae beat suenan en nuestro estéreo. Amor, dureza repartiremos. Toma, tomaré, toma, tomaré. Cada mono tiene su delfín, cada mono tiene su fin. Y si tú te lo haces mal, mi hermano, vete con cuidadín. Si eres uno de los nuestros, ni mala suerte, ni comer a suelo. Si no, que la mala suerte te acompañe, mamón. Nada en los cielos, en los insumos, busco guardarme de los más siniestros, porque yo llevo el destino en el puño. Ya no me asusta ni el miedo ni el fuego. Qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala. Qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala. Qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala, qué mala suerte la tuya mala. Ja, wer über Trump und die Mauer sprechen will und über Mexiko, muss natürlich über die Mauer sprechen. Und da sind wir Berliner ja Spezialisten. Früher in einer anderen Zeit hätte jemand anders gesagt, die Mauer ist ein Papiertiger, es ist ein Betonmonster. Aber ist sie so unüberwindbar, wie immer behauptet wird? Naja, erstens mal muss man sich vorstellen, die Grenze ist ja riesenlang. Ne? Wir reden über mehrere tausend von Kilometern. Da lässt sich teilweise auch ganz schlecht eine Mauer bauen. Erstens, zweitens, wie soll sie kontrolliert werden? Drittens, wenn die Amis Mauern bauen können, die Mexikaner sind Spezialisten für Tunnels. Also da gibt's schon so ein paar Unwägbarkeiten. Und man kann auch nicht überall die Grenze. Also das mit dieser Mauer, ich würde es auch eher so, Michael Castrizo sagt das ja auch in dem Beitrag, ich würde es eher so, ja, es ist eine Drohung. Es ist eine massive Drohung, die Grenze dicht zu machen. Man redet von bis zu 11 Millionen sogenannten Illegalen, wie sie in den USA genannt wird, die Trump rausschmeißen will. Die stocken ihr Sicherheitspersonal um 5.000 Leute auf. Und Trump hat natürlich gesagt, also wir werden die Mauer bauen, erstens, und zweitens, ihr Mexikaner werdet sie bezahlen. Entweder über Besteuerung der Remesas, also der Rücküberweisung oder wie auch immer, aber das zahlt gefälligst ihr. Die Mexikaner sind natürlich sehr, sehr nervös über dieses Thema, weil es sind auch viele zentralamerikanische Flüchtlinge und Mexikaner, die in den USA leben. Wir sprechen von rund 20 Millionen Mexikaner, schätzt man, die in den USA leben, Zentralamerikaner noch gar nicht mit eingerechnet. Und die Leute sind natürlich massiv besorgt, weil die Remessas, also die Rücküberweisung der Mexikaner in den USA, ist der zweitwichtigste Devisenquelle für Mexiko nach dem Erdöl. Die drittwichtigste ist der Tourismus. Und zum Beispiel Länder wie El Salvador, da ist 60% der Dollareinnahmen kommen von den Salvadoreños, die in den USA leben. Das heißt, da geht es richtig ans Eingemachte, da leben, da sind ganze Familien von betroffen und die Leute sind sehr verunsichert, dass das aufhört, dass das blockiert wird. Es gibt jetzt schon Bewegungen, wo Mexikaner versuchen, über die illegale Grenze nach Kanada zu kommen, weil Kanada eine wesentlich liberalere Einreisepraxis hat. Die sagen, für uns ist hier Schluss, in Kanada ist es noch besser. Also das wird schon einiges aufrühren und wird vor allem auch ökonomisch einiges aufrühren. Ganz kurz zum Schluss, wir müssen Schluss machen, aber ganz kurz zum Schluss. Hast du den Eindruck, dass eine echte Protestbewegung in Mexiko entsteht oder ist das noch sehr, sehr unorganisiert? Naja, es besteht eine massive, die sind stinksauer auf Trump. Ne? Also die Regierung, der Peña Nieto, der PRI-Staatspräsident, hat ja Trump schon vor den Wahlen eingeladen, was die Mexikaner sich jetzt doppelt an den Kopf fassen, wie er auf die Schnapsidee kam, den einzuladen. Jetzt, sie versuchen natürlich diplomatisch weiter zu verhandeln. Der Besuch ist erstmal geplatzt, der Besuch auf höchster Ebene. Die Mexikaner sagen nichts da, also wir werden überhaupt nichts zahlen und wir sind an guten Beziehungen interessiert. Das Land ist natürlich gegen die Menschen sind gegen die Politik von Trump. Das Land ist aber gespalten. Peña Nieto, der Präsident, hat einen Popularitätsgrad von unter 10%. Das heißt, wenn der jetzt schlau wäre, dann würde er hier sagen, hier, wir Mexikaner müssen zusammenstehen. Aber ihm glaubt keiner mehr. Die politische Klasse in Mexiko ist völlig diskreditiert. Danke. Jürgen Moritz war das aus Mexiko. Radio 100 lebt wieder für knapp 24 Stunden und wir reden gleich über einen merkwürdigen Roman. Da geht es um revolutionäre Zellen. Radio 100 ist wieder da und wir werden in der nächsten Stunde mit Hans-Christian Ströbele unter anderem sprechen über die Geheimdienste in diesem Land. Wir reden auch mit Imran Ayata über Deniz Yücel und wir würden jetzt reden über ein Thema, was vielleicht Rio schon besungen hat. Rio Reise. Das wird ein Jahr für echte Pop. alles sonnenklar. Die Sterne stehen glänzend günstig, wenn schon heißt der Trip. Und ich hab's auf allen Wellen, diesmal ist's der richtige Tipp. Lass uns das Ding drehen, lass uns über losgehen. Lass uns das Ding drehen, lass uns über losgehen. Lass uns das Ding drehen, lass uns über losgehen. Und über das Ding drehen geht's auch jetzt. Und wie bei Radio 100 üblich, kommen einfach mal Menschen ins Studio und reden miteinander. Werner Vogt ist im Studio, ein Mann, der vom ersten bis zum letzten Tage bei Radio 100 war, in allen möglichen Funktionen, Nachrichten, aber auch ganz viel hinter den Kulissen. Und Werner, du hast ja einen Gast mitgebracht zum Ding drehen. Neben mir sitzt Rainer Nitsche vom Transit Verlag, ein alter Bekannter auch von Radio 100, auch schon von damals. Euer neuer Roman heißt wie dieser Song. Ist das Zufall? Bestimmt nicht. Also der Autor Hans Schäfzig ist Fan von Rio Reiser. Er liebt Tonsteine Scherben bis heute. Das merkt man im Roman dadurch auch, dass nicht nur der Titel nach Rio Reiser oder nach dem Lied oder vom Lied her stammt, sondern dass er mehrere Zitate in dem Buch unterbringt, auch von anderen Songs. Im Song geht es außerdem noch um Coke und Kaviar. Das ist in dem Buch leider ganz anders. Da geht es um Leute, die in ganz Europa im Untergrund unter falscher Identität leben, ehemalige Mitglieder der, wie es im Buch heißt, sogenannten anarchistischen Zellen, denen unter dem Druck der Zielfahnder und anderem langsam die Puste ausgeht. Es werden neue Verstecke gesucht, es wird Geld gebraucht und es wird ein finaler Coup geplant, der alle für alle Zeiten versorgen soll. Habt ihr das Buch verlegt, weil es auch ein Stück linker Geschichte ist, oder ist es für euch nur ein Kriminalroman? Wir haben es erstmal verlegt, weil es sehr gut geschrieben ist. Und der Aufhänger, da waren wir eigentlich eher zufällig, weil wir dachten, da hängt sich jemand an so ein Thema ran, was natürlich immer wieder hochkommt. Es gibt eben 3-4 Leute, die versuchen, aus diesen militanten Untergrundszene, die versuchen sozusagen ihre Rente, man spricht ja von RAF-Rentnern, zu besorgen, indem sie noch den einen oder anderen Coup machen. Das wäre für uns kein Grund gewesen, so ein Buch zu machen, sondern wir haben es gelesen und es ist sehr gut geschrieben, denn man merkt, dass der Autor Erfahrung als Drehbuchautor hat. Es sind unglaublich gute Schnitte. Vor allen Dingen nimmt er das Thema ernst. Also er nimmt sowohl die Untergetauchten ernst, da geht es nicht um konkrete Personen, die er da porträtiert. Also es gibt nur allgemein die Situation, dass Untergetauchte irgendwie dann weiterleben müssen und sich darum kümmern müssen, wie sie das schaffen. Und zweitens hat er unglaublich genau recherchiert, wie sozusagen die andere Seite, die Jäger, BKA, wie die versuchen, hinter diesen Leuten her zu sein, auch noch nach 40 Jahren. Und das ist faszinierend, also weil es geht in dem Buch eigentlich darum, wie inszeniert man Zufälle, also was die BKA-Seite betrifft. Und das ist atemberaubend, was er da beschreibt. Also ich fand es auch extrem authentisch, also sowohl was die Situation der sozusagen der Versteckten oder der Untergetauchten betraf. Und es ist in der Tat lesenswert zu sehen, mit welchen Mitteln Zielfahnder, BKA und andere vorgehen. Das Schöne an dem Buch ist, dass man immer auf der Seite der Täter ist. Wobei. Als Leser meine ich jetzt. Ja, okay. Beide Seiten sind ja, wenn man so will, Täter. Und nein, aber was auch dazu gehört, ist, dass es sehr differenziert, also von den sogenannten Tätern aus gesehen wird. Es gibt eben die, wie in jedem kleinen Unternehmen, gibt es auch eine Untergrundorganisation, gibt es so die Taktiker, da gibt es die Strategen, es gibt die Handwerker und so weiter. Und das beschreibt da ganz genau, welche Konflikte da entstehen und auch Konflikte mit der Moral, also die spielt da auch eine große Rolle. Und schießt man nicht. Also das sind sozusagen die alten Themen, die aber vor dem Hintergrund der Geschichte anders diskutiert werden als vor 30 Jahren. Vielen Dank. Radio 100 empfiehlt Das Ding drehen, erschienen im Transit Verlag, ein Buch von Hans Schäfzig, 192 Seiten. Kostet? 20 Euro. Okay, vielen Dank. Ja, und jetzt ganz kurz noch ein Ausblick auf das, was gleich kommt. Ich habe schon gesagt, Hans-Christian Schröble kommt zu uns und wir werden in der nächsten Stunde auch reden über Flüchtlinge. Wir reden Radio 130 Jahre danach über die aktuellen Themen, genauso wie über aktuelle Bücher. Aber Musik kommt teilweise von früher, beispielsweise eine Sendung

dass der Staat jeden Bürger als Sicherheitsrisiko begreift. Es wird ja nun gemunkelt, es platzt die Koalition. Ja, wenn die AL das darauf hintreibt, dann wird es wohl so passieren. Ich hoffe das nicht. Ein Punkt, der so großen Unmut erregt hat, war die Anzeige, die am Samstag in sehr vielen oder ich glaube sogar allen Zeitungen hier in Berlin gestanden hat, zum Punkt Kita-Streik, wo mit Senat unterschrieben wurde, obwohl die alternative Liste im Vorfeld gesagt hatte, dass sie zu dieser Anzeige nicht steht. Ja, da können die ja viel im Vorfeld sagen. Das war die Senatspolitik, so wie sie einvernehmlich festgelegt worden war. Eine Anzeige hineinzusetzen, ohne Zustimmung der AL und die mit dem Senat zu unterschreiben, das ist doch eigentlich etwas, was zumindest nicht schön ist, möchte ich mal sagen. Aber das ist wunderschön, da ist nichts dran unschön, und zwar deshalb nicht, weil das Presseamt im Geschäftsbereich des regierenden Bürgermeisters liegt. Und wenn eine einvernehmlich beschlossene Senatspolitik veröffentlicht wird, ich kann mir da nicht verbieten lassen und schon gar nicht durch die alternative Liste, dass ich eine gemeinsam gefasste Politik nicht auch veröffentlichen kann. Weshalb denn eigentlich nicht? Ja, das waren Ausschnitte von damals. Manches klingt irgendwie verdammt vertraut und nah und manches dann doch wieder ganz schön fern. Walter Momper haben wir gerade gehört. Und wir sind im Studio und reden gleich mit Hans-Christian Ströble, der im Studio ist. Hallo erstmal. Ja, guten Tag. Hallo. Und wir wollen vorher aber Jan Lerch am Mikrofon und Uli Josner, den wir eben schon in diesem Ausschnitt gehört haben. Du bist dieser Reporter gewesen, der da ziemlich außer Atem irgendwie am 1. Mai erzählt hat, Bolle ist gerade ausgeräumt worden und die Bullen haben Greiftrupps losgeschickt. Das war alles irgendwie anders. Ja, also postfaktisch kann ich sagen, ich konnte mich an dieses Gespräch überhaupt nicht erinnern, bis ich es hier bei Radio 100 im Archiv gehört habe. Ich war da an diesem Tag stundenlang rumgelaufen, dann gab es Tränengas. Ich reagiere ein bisschen allergisch auf Tränengas, ich war außer Atem. Ja, und das Adrenalin, deswegen deine Erinnerung. Oh ja. Ja. Aber wir wollen reden mit Hans-Christian Ströble über damals. 87 war ja nicht nur das Jahr des 1. Mai, sondern im Grunde gab es sogar einen direkten Zusammenhang zu dem anderen Thema, was hier auch schon anklang, Volkszählungsboykott. Ja genau, das ist ein bisschen so aus dem Blickfeld geraten. Die Randale am 1. Mai entstand aus der und Durchsuchung des Mehringhofs, unter anderem auch der Durchsuchung des Büros der Volkszählungsboykott-Initiative. Und das war der Anlass für den Krawall. Und daraus ist viel mehr geworden, weil auch viel mehr da war. Wer mal die Bilder aus der Zeit damals ansieht, da sieht man Demonstrationen mit Leuten, die in Schwarz gekleidet sind, teilweise maskiert und. Und das brach da alles aus. Und Sie, Christian Ströbele, Sie waren auch damals praktisch unser Hausgast. Ich bin Ihnen hinterhergedackelt. Ich habe Volkszählungsboykott gemacht. Und wenn man sich das heute ansieht, dann denkt, was war das eigentlich? Und ist das nicht heute im Vergleich zu dem, was damals war, viel dramatischer, aber es gibt keine Bewegung. Damals war das die letzte, meines Erachtens, letzte große Volksbewegung, nicht nur der Linken. Und heute ist die Überwachung viel allumfassender, internationaler. Aber keine macht was, bis auf Sie, die wir, unser Mann im Untersuchungsausschuss, unser Mann in dem parlamentarischen Kontrollgremium, dessen Verfassung Sie auch noch mitgeschrieben haben, Ihre eigene Fesselung, Sie dürfen ja nichts sagen. Und auch das, ja, das darf ich sagen. Ja, das dürfen Sie sagen. Also, dass ich damit gemacht habe. Nicht die Verfassung, aber die gesetzliche Grundlage. Aber vielleicht tatsächlich als Frage. Erstens, wie weit ist das für Sie weg und wirkt das irgendwie lächerlich von heute aus betrachtet, dieser Volkszählungsboykott? Nee, überhaupt nicht. Also ich war damals sehr engagiert in Berlin damals, West-Berlin muss man ja sagen, aber auch weit darüber hinaus. Ich habe das damals zum Abschluss mal gezählt. Ich war auf 129 Veranstaltungen quer durch Deutschland und die waren alle so, dass die Leute bis weit auf die Straße draußen standen. Also die am Anfang waren das so kleine Läden, wo die Initiativen waren, und die haben dann nachher gemerkt, das war in der Bevölkerung so verankert, dass Leute, die wahrscheinlich nie auf eine Demo gehen würden, aber dann dahin gingen und sich auch engagiert haben. Ich habe übrigens bis heute den Fragebogen nicht ausgefüllt. Das haben Sie uns damals verschwiegen. Wir haben Sie gefragt und Sie sind ausgewichen. Ich dachte, ja, Sie sind ausgewichen. Ich kann mich gar nicht entsinnen. Habe ich eigentlich ausgewichen? Habe ich boykottiert? Wie habe ich boykottiert? Keine Erinnerung mehr. Ja, ja, doch, ich habe bis zuletzt das nicht gemacht. Aber nee, ich war ja in einer relativ privilegierten Stellung, das muss man sehen. Ich war Bundestagsabgeordnete damals, was die wenigsten wissen, von 85 bis 87 schon. Und wir haben ja auch im Bundestag erhebliche Initiativen gegen die Volkszählung gemacht und das beherrschte auch die Diskussionen im Bundestag. Es gab ja mehrere große Debatten dazu. Das war wirklich der Anfang des Bewusstseins für Datenschutz und was man mit Daten alles anfangen kann. Aber es gab damals sogar auch Plakate in Bundesliga-Stadien aus Protest. Also so weit ist das gegangen. Das ist ja heute vollkommen unvorstellbar, dass der NSA-Skandal es bis in die Bundesliga schafft. Was ist der Unterschied? Ist es jetzt einfach zu monströs? Ist es zu groß? Was ist der Unterschied? Warum hat das damals gezündet? Warum war das damals ein großes Thema und heute nicht mehr? Also ich glaube, heute denken die meisten Leute, naja, das sind die Geheimdienste, die das machen. Und ich bin ja einer der, also jetzt rede ich nicht von mir, sondern was die Leute sich selber sagen, ich bin ja einer, der eigentlich nichts ausgefressen hat, sowas auch nicht vorhat. Um mich werden sich die Geheimdienste auch nicht kümmern. Das ist ein großer Irrtum. Aber die fühlen sich nicht so direkt betroffen, weil sie mit den Konsequenzen und den Folgen dieses Abhörens, die viel, viel gefährlicher ist natürlich als damals die Fragen der Volkszählung, weil das ja heute eine Rundumerfassung der gesamten menschlichen Existenz ist, was die Geheimdienste treiben. Aber die fühlen sich nicht betroffen. Darüber hinaus ist Demonstrieren auch nicht mehr so in. Es gibt inzwischen die IT-Medien, wo man sich abreagieren kann. Also es hat viele Gründe. Eigentlich wäre es heute viel mehr erforderlich als damals. Darüber sprechen wir gerade in der nächsten Runde und bis dahin erstmal Watching the Detectives. Start, but you can't do it 'cause you got no heart. Ja, hier ist immer noch Radio 100 Revisited. Nach 30 Jahren noch einmal für 19 Stunden. Und im Studio ist ein häufiger Studiengast von Radio 100, nämlich Christian Ströbele. Legendär, ich könnte jetzt alles aufzählen, was Sie gemacht haben, dann wäre die Stunde zu Ende. Wir behalten jetzt im Auge, dass Sie auch Mitglied in diesem NSA-Untersuchungsausschuss sind. Und der sollte eigentlich die Überwachung der NSA in Deutschland aufklären. Und daraus wurde dann, durch die Informationen von Snowden, dass eben ja auch das, was Angela Merkel versprochen hat, Überwachung unter Freunden geht gar nicht, überhaupt nicht stimmte. Also weder wurde sie nicht überwacht, sie wurde überwacht und gleichzeitig hat auch der BND das gemacht, was die NSA gemacht hat, und zwar in Kooperation. Und das mussten sie in diesem Untersuchungsausschuss Stück für Stück aus den Nasen der widerwilligen sogenannten Verfassungsschutzmitarbeiter rauskitzeln. Dann kam raus, das ist alles illegal, und jetzt gibt es ein neues BND-Gesetz, das hat das alles legalisiert und noch mehr. Sie haben also gewonnen, Sie haben etwas aufgeklärt und gleichzeitig sind Sie von hinten einkassiert. Sind Sie eigentlich stolz darauf oder sind Sie frustriert? Wissen Sie, wir haben in der letzten Sitzung die Kanzlerin als Zeugin befragt und selbst die Kanzlerin hat, ich glaube, ein halb Dutzend Mal in ihrer Befragung darauf hingewiesen, welche hohen Verdienste dieser Untersuchungsausschuss hat, was er alles aufgedeckt hat, was sie vorher nicht wusste. Also wir haben in der Tat was geleistet, das fing ja alles andersrum an. Zunächst kamen ab Juni 2013 die Veröffentlichungen von Snowdens Dokumenten. Und aus diesen Dokumenten wurde immer klarer, dass in den USA, das ist ja Snowdens Hauptanliegen, I've done it for my people, die Personen, und zwar völlig unverdächtige, ganz allgemein alle Personen in ihrem Kommunikationsverhalten observiert und abgeschöpft werden. Und dann kam das, dass das nicht nur in den USA ist, sondern auch in Brasilien, in anderen Ländern, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und ich erinnere mich, bevor es den gab, da saßen die Herren aus der Regierung und aus den Diensten immer mit großen Augen vor uns. Es gab immer wieder neue Veröffentlichungen von Snowden-Dokumenten und haben gesagt, wissen überhaupt nicht, was der meint, was da los ist. Prison, Tempora, X-Keyscore, das waren die Fachausdrücke aus den Papieren. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, was das sein könnte und so. Inzwischen wissen wir, dass alles, was Snowden da behauptet hatte, soweit wir an die Akten rangekommen sind, richtig war. Es gibt kein einziges Dokument, was auch nur zweifelhaft ist heute, von niemand, auch von den USA nicht in Frage gestellt. Und da haben wir leider relativ wenig über das, was die NSA für sich gemacht hat, also was sie selber direkt hier gemacht hat, rausbekommen, weil wir ja an die Akten der NSA nicht rankamen und keine Zeugen aus den USA bekamen. Aber wir haben festgestellt, dass die NSA im Pakt mit dem Bundesnachrichtendienst unendlich viele Abhörmaßnahmen durchgeführt hat. Die haben alleine 40.000 Telekommunikationsmerkmale, also Telefonnummer und sowas, von der NSA bekommen, die sie dann in die Datenverkehre eingespeist haben, um die abzuschöpfen. 40.000, und diese 40.000 sind nur welche, von denen der Bundesnachrichtendienst nachher selber der Meinung war, die hätten da gar nicht reingedürft, weil es dafür jede Rechtsgrundlage gab. Aber Herr Ströbele, ist es denn jetzt so, wie Uli Osner gefragt hat, dass wir eigentlich jetzt, nachdem das alles aufgedeckt worden ist, ein Gesetz haben, wo vieles von dem jetzt auf einmal legalisiert wird? Das heißt, der BND darf jetzt das, was er ursprünglich nicht durfte, darf er jetzt machen. An der Praxis ändert sich aber gar nicht so viel. Genau. Wir haben ja als zweiten Punkt rausbekommen, dass der BND das Gleiche macht wie die NSA. Ja. Und da war natürlich Riesenaufregung und kann doch nicht sein. Die Kanzlerin hat gesagt, sowas geht gar nicht. Und dann geht das doch und ihr eigener Dienst macht das sogar. Aber Sie glauben ihr, dass sie das nicht wusste? Also ich halte sie doch für zu schlau, dass sie sich so in die Öffentlichkeit begibt. Diesen Satz hat sie ja zigmal immer wiederholt im Fernsehen. wenn sie das alles gewusst hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es gemacht hat. Aber wir wissen es nicht. Letztlich können wir nicht in sie reinkommen. Aber es ist natürlich eine Katastrophe, dass es jetzt dieses Gesetz so in der Form gibt. Gehen Sie davon aus, dass das kassiert werden wird? Gibt es Widerstand von... Ja, wir werden dagegen klagen. Es gibt einige Organisationen, die sich um die Menschenrechte, die Bürgerrechte in Deutschland kümmern, die dagegen klagen werden. Die Sache wird beim Bundesverfassungsgericht landen und in der Tat ist das so, der Kern dieses Gesetzes ist, dass das Abhören auch von Bürgerinnen und Bürgern in der EU, auch von und Abschöpfen, auch von Regierungen nach wie vor möglich ist, nur, dass sie jetzt bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Aber die sagen auch nicht das, was die Kanzlerin gesagt hat, das geht gar nicht. Das geht, aber nur unter den Voraussetzungen. Und das darf nicht sein. Wir hatten vorhin Hajo Funke im Studio. Die hat mir einen Auftrag gegeben, was wir sie fragen sollen. Sie haben ihm erzählt, ja, es wird weiterhin abgeschöpft. Es wurde ja auch im Fall Amri abgeschöpft und es wurde nichts getan und... Ja, ich soll Sie danach fragen, Sie wissen viel, es wird einen Untersuchungsausschuss geben, werden Sie den auch beantragen? Da zweifeln wir noch, weil wir ja nur noch ganz wenig Zeit haben. Ende Juni, also diesen Jahres, diesen Sommer, ist eigentlich die Legislaturperiode zu Ende, weil dann sind Sommerferien, dann ist Wahlkampf und so, da werden wahrscheinlich gar keine Sitzung mehr stattfinden des Deutschen Bundestages. Ob wir das vorher machen, ich bin in einer Taskforce, nennt sich das, also so eine Ermittlungsgruppe des PKGR, Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste, wo wir versuchen, ganz geheim möglichst viel da aufzuklären. Ich bin da auch jeden Tag, ich muss dann, die Akten sind so geheim, dass wir die nicht mal in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages einsehen können, wo das sonst geschieht, da sehen wir sonst die Geheimakten, sondern ich muss da jedes Mal ins Bundeskanzleramt fahren und mich da vorher anmelden, dann komme ich in einen Raum und sind mehrere Personen, die dann auch da sitzen, zufällig, und dann muss ich, kann ich da Akten lesen. Wird Ihnen Ihr Handy weggenommen? Aber selbstverständlich. Ja, tatsächlich, ja, das ist also wirklich richtig. Also Sie wären wohl an Originaltönen interessiert, das kann ich verstehen, aber das dürfen wir leider nicht. Sie sind ja aus diesem parlamentarischen Kontrollgremium rausgekommen und haben gesagt, ja, alle haben Fehler gemacht, keiner ist schuld. Wann werden wir es erleben, dass Sie oder jemand anders mehr sagen darf? Ja, wahrscheinlich nie. Weil das im Gesetz steht, dass das alles ganz geheim ist. Es gibt nur eine Ausnahme, von der machen wir auch hin und wieder Gebrauch. Wenn das Gremium das mit 2/3 Mehrheit beschließt, das heißt, da muss die Koalition dafür stimmen, dann dürfen auch Bewertungen, nicht Fakten, aber Bewertungen nach außen gegeben werden. Manchmal, in ganz seltenen Fällen machen wir das, weil... gibt es dann auch Minderheitenvoten, nennt sich das. Also dann darf ich dann auch sagen, mit dieser Bewertung bin ich gar nicht einverstanden. Meine Bewertung ist eine ganz andere, die sieht so und so aus. Also so ein bisschen was versuchen wir. Aber wir haben immer gefordert, dass das anders gehandhabt werden muss, dass das durchlässiger sein muss. Sonst folgt ja auch nichts draus. Ich weiß das dann alles, kann das in meiner Brust verschließen, kann mich ärgern, kann alle Leute böse angucken. Aber ich kann nichts machen damit. Ich kann nicht mal zu meinem Fraktionsvorstand gehen und sagen, ich habe da das und das erfahren. Wir brauchen eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages. Wir brauchen neues Gesetz. Wir müssen da die und die Leute zur Rechenschaft ziehen. Und so darf ich ja nicht. Weil die sagen natürlich, warum? Wie kommst du drauf? Und darf ich nichts sagen. Und da geht es Ihnen ja fast wie Geheimagenten. Die dürfen ja auch nichts sagen. Christian Ströbele, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang mit Ihnen sprechen. Wir können Ihnen zuhören. Keiner weiß so genau Bescheid. Keiner kann es so anschaulich und genau schildern. Wir müssen leider Schluss machen. Es war uns eine Ehre, es war uns ein Vergnügen und ja, bleiben Sie uns erhalten. Genau, also Sie hören ja bald auf. Insofern hoffe ich, dass Sie nicht noch, weil Sie so viel in Ihrem Herzen da mit sich herumtragen, dass Sie irgendwann noch sich in Behandlung begeben müssen, damit Sie irgendwie mit diesem schweren Gewicht klarkommen. Also klären Sie weiter auf, sorgen Sie dafür, dass da eine ordentliche Klage in Karlsruhe noch an den Start kommt und danke, dass Sie hier waren. Okay, bis zum nächsten Mal. Wenn es das gibt. Wir werden dann... Zum 50. Jahr. Ja, vielleicht auch schneller. Wir reden darüber, ob wir nicht noch mehr machen können. Radio 130 Jahre danach. Wir reden gleich mit Imran Adiata über Deniz Yücel. Auch das ist wichtig. Was fremd, kein Wort für Feindliches, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Selbst wenn's ein Zufall ist und irgendwann fällt es auch auf mich zurück, wenn ein Mensch aus einem anderen Land ohne Angst hier nicht mehr leben kann. Weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen muss. Es ist noch mein Land und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. Es ist auch dein Land und du bist schuldig, wenn du deine Augen davor schließt. Gehen, um der ganzen Welt und um sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Diese Provokation, sie gilt mir und dir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann, dieses Problem geht nur uns allein was an. Ich hab keine Lust noch länger zuzusehen, ich hab satt nur zu reden und rumzusehen. Vor diesem Feind werde ich mich nicht umdrehen. Es ist doch mein Land und ich will nicht, dass ein viertes Reich draus wird. Es ist doch dein Land. Steh auf und hilf, dass blinder Hass es nicht zerstört. Es ist doch mein Land und dein Ruf ist ja, hier ist immer noch Radio 100 Revisited. Wir sind ganz aktuell mit unserem Berlin-Thema, was natürlich wie immer auch ein internationales ist. Es geht um Flüchtlinge, beziehungsweise wie sie hier behandelt werden oder auch misshandelt oder nicht so richtig toll behandelt werden. Wir haben im Studio Ute Jarus. Du bist Einrichtungsleiterin einer WG für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge. Genau. Und dann haben wir noch die Diana Henniges von Moabit hilft, die sozusagen das Gesicht einer Willkommenskultur ist, die gekapert wurde von der Öffentlichkeit, denn sie hat sie organisiert gegen Widerstand und weil es sie nicht gab von der Institution, von staatlichen Stellen. Wir werden gleich darüber reden, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird. Hier sollte jetzt eigentlich die Musik kommen, aber... Çağır uçur her gece ise Ja, das ist ja fast wie früher bei Radio 100 falsche Musik, aber es passt immer. Die Haltung ist es, die zählt. Wir haben im Studio jetzt Ute Jaros. Sie betreiben eine Jugendeinrichtung, eine Jugendwohngemeinschaft für Flüchtlinge, für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge. Die wird dringend gebraucht und trotzdem kriegen Sie die nicht voll. Wie kommt's? Ja, wir würden die ohne weiteres mit Jugendlichen voll bekommen. Die Nachfrage ist da sehr groß. Also ich habe täglich Anrufe und es gibt also eine wahnsinnige Warteliste. Skandalös dabei ist, dass wir zwei Einrichtungen haben mit jeweils 10 Plätzen für Jugendliche. Davon sind 13 belegt und 7 Plätze stehen seit September letzten Jahres leer. Das heißt, die Zimmer sind da, sind eingerichtet, die Jugendlichen könnten sofort einziehen. Das große Problem ist, wir haben kein Personal, wir haben kein qualifiziertes Personal. Und ich bin ja schon ganz lange mit dem Thema beschäftigt, also das geht nicht nur uns so. Das betrifft auch die Jugendämter, dass, sage ich jetzt mal, Träger, die irgendwie, also wir wurden ja auch angefragt von der Senatsverwaltung, weil der Bedarf ja einfach da ist, aber das Problem ist einfach im Moment nicht zu lösen. Es gab auch einen Brandbrief letztes Jahr im Oktober von freien Trägern und an die Senatsverwaltung, dass da also wirklich ganz dringend Handlungsbedarf besteht. Wer hat da konkret Schuld? Also Schuld ist so eine Sache. Also ich glaube, dass alle Beteiligten da durchaus absolut bemüht sind, aber es hat sich niemand, sage ich jetzt mal, zeitlich auf das Problem eingestellt, ja, und da Vorsorge getroffen, also auch irgendwie pädagogisches Fachpersonal für diese Zielgruppe explizit auszubilden, weiterzubilden. Ja, und eine Rolle spielt dabei auch die Bezahlung, nämlich die unterschiedliche Bezahlung zwischen Berlin und Brandenburg. Das sollte man gar nicht denken. Ja, es gibt da große Unterschiede der Länder und das ist einfach so, dass pädagogisches Fachpersonal in Brandenburg zum Beispiel mehr verdient und das lohnt sich dann schon auch mal über den Speckgürtel hinauszufahren. Und dazu kommt natürlich, dass tatsächlich, ob jetzt in Kitas, in Schulen, in Erziehungshilfeeinrichtungen, dass einfach das Personal überall gesucht wird. Und ich sage jetzt mal stationäre Einrichtungen, da sind Schichtdienste erforderlich, da sind die Arbeitsbedingungen jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig toll. Diane Henniges, Sie haben wahrscheinlich auch mit fehlendem Personal, mit unqualifiziertem Personal zu tun. Können Sie uns sagen, ist die Behandlung, ist die Versorgung von Flüchtlingen hier durch die Institutionen einigermaßen geregelt, dass man sich zurücklehnen kann? Also zurücklehnen können wir uns hier noch lange nicht. Also, und ich bin auch nicht ganz so diplomatisch und weiß durchaus einen Schuldigen zu finden für die letzten Jahre, weil wir uns in den letzten Jahren ja durchaus auch immer wieder auf verschiedensten Wege probiert haben, Gehör zu verschaffen, ob es jetzt der Flüchtlingsrat oder Pro Asyl war. Man hat schon im Jahr 2012 auch durch die Jugendämter immer wieder darauf hingewiesen, dass eine massive Verschärfung der Situation abzusehen ist und dass die Zuwanderungszahlen natürlich steigen werden, natürlich nicht in dem Ausmaße erahnt, wie sie 2016 der Fall waren, aber wir hatten genug Jahre, um uns darauf vorzubereiten und qualifiziertes Personal bekommt man nur, wenn man dafür ordentlich bezahlt. Das ist genauso wie im Handwerk oder in allen anderen Bereichen. Wenn man jemanden will, der was kann, muss man dafür Geld auf den Tisch legen. Und das passiert halt leider im Land Berlin akut nicht so, wie ich mir das vorstelle und es ist auf den Rücken der Geflüchteten, was da getrieben wird. Und wir haben große Probleme auch mit sogenannten Sozialbetreuern. Das ist jetzt eine neue Berufssparte, die geschaffen wurde, die eigentlich so in dieser Form nicht existiert, weil sie kein Studium bedarf. Und da sitzen auf einmal Friseure oder Gartenlandschaftsbauer, die dann Jugendliche betreuen. Jugendliche in diesem Fall nicht, weil da gibt es diesen Schutz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, aber jeden anderen und Dinge über Asylprozesse sagen, die dann wirklich massive Auswirkungen für Geflüchtete haben. Du hast ja damals vor allem auf diese ganzen katastrophalen Umstände am Lageso aufmerksam gemacht. Moabit Hilft hat da sozusagen wirklich richtig viel geholfen. Wir haben, glaube ich, als Berlin immer noch, sind wir die einzige Stadt, wo immer noch so viele Menschen überhaupt in Turnhallen sind. Manches, heißt es immer wieder in den Verwaltungen, ist etwas besser geworden. Da haben auch Leute irgendwie dazugelernt. Aber warum ist Berlin nicht nur beim Flughafen schlecht, sondern auch, warum sind wir die letzte Stadt, wo die Menschen immer noch in Turnhallen sind? Das fragen Sie mal bitte Herrn Chaya, also auch wenn er sich massiv zurückgezogen hat. Ich habe ihn, ja, aber das ist völlig irrelevant in diesem Zusammenhang und ich sehe da tatsächlich auch noch die schwarz-rote Regierung, die jetzt so sang- und klanglos abgetreten ist und sich wieder neu integriert hat in Rot-Rot-Grün, durchaus noch massiv in der Schuld. Und es ist so, dass über Jahre da wirklich gefuscht wurde und sehr viel Lobbyarbeit betrieben wurde. Da wurde nicht auf Qualität, sondern nur auf Quantität geachtet. Und ich bemängle nicht nur, dass wir Menschen in Turnhallen haben, sondern in Notunterkünften. Wir reden hier von großen Unterkünften wie Tempelhof, Rathaus Wilmersdorf oder ehemalige Kasernen, wo Menschen unter desolatesten Umständen, menschenunwürdig, ich rede wirklich, ich Ausrufezeichen hinter menschenunwürdigen Umständen, untergebracht, zusammengefercht, abgefüttert mit irgendwelchen ekligen Folienessen über Monate, wenn nicht jetzt schon langsam Jahre dahin vegetieren. Und das ist unsäglich für eine Stadt wie die unsere. Wir sind hier in der Hauptstadt und wir haben Vorbildcharakter zu zeigen und das bleibt völlig aus. Dazu würde ich auch ganz gerne noch was sagen. Also das betrifft auch tatsächlich noch minderjährige Jugendliche, denn die Senatsverwaltung hatte also irgendwie 2015, 2016 Verträge geschlossen mit Hostels, mit wirklich, also oder auch mit wirklich Notunterkünften für die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und da gab es auch also wirklich fürchterliche Zustände und es gibt immer noch Jugendliche, die dort untergebracht sind. Die haben keine Begleitung, keine Betreuung, die haben keine Tagesstruktur und ich sage jetzt mal, die sind jetzt teilweise schon anderthalb Jahre dort. Da sage ich auch, dass das fällt uns allen ganz, ganz mächtig auf die Füße, denn da ist natürlich, sage ich jetzt mal, der Versuch irgendwie zu integrieren wirklich sehr schwer. Ich habe kürzlich mit einer syrischen Mutter gesprochen, die hat zu mir gesagt, warum tut Deutschland nicht mehr, was diese Jugendlichen angeht, weil sie hat sogar vorgeschlagen, die könnten doch wenigstens in deutsche Familien gegeben werden, als Pflegefamilien oder als eventuell sogar Adoption, weil wir verlieren diese Kinder sonst Richtung Kriminalität, organisierte Kriminalität, Drogenhandel und so weiter und so fort. Oder die kommen selber irgendwie drogenmäßig drauf. Auch das ist seit langem bekannt. Viele Kinder, es gibt ja auch immer wieder die Zahlen, wie viele von denen irgendwie verschwinden. Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, dieser Jugendliche war noch hier vor ein paar Tagen, aber jetzt ist er nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er ist. Genau, also ich sage jetzt mal, auch diese ganze Zahlengeschichte ist also in Berlin absolut undurchsichtig. Es kann einem niemand genaue Zahlen nennen, auch die Senatsverwaltung nicht. Und es gehen tatsächlich Jugendliche verloren und es gibt Bemühungen mit Pflegefamilien, aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dazu muss man sagen, es handelt sich tatsächlich um Jugendliche, die zwischen 16 und 18 sind und die sind natürlich ganz schwer in Pflegefamilien zu vermitteln. Und man kann sich ja das Schlimmste vorstellen, dass das medial ausgeschlachtet wird und zwar ohne die Vorgeschichte, ohne zu erzählen, dass es keinerlei oder nur sehr unzureichende staatliche Versorgung gibt. Du hast mal bei Benz Antisemitismusforschung gemacht, du weißt, was daraus entstehen kann. Befürchtest du sowas auch? Ja, also ich habe jetzt keine prophezeienden Kräfte, dass ich jetzt sagen kann, wie die politische Entwicklung hier auf Landes- oder Bundesebene in den nächsten Jahren aussieht. Aber was ich definitiv prophezeien kann, dass wir einen Bundestagswahlkampf vor uns haben, der genau mit diesen Instrumenten spielt, der von vernachlässigten Jugendlichen und radikalisierten Jugendlichen spricht, der immer mehr Rechte und humanitäre Pflichten des Staates eingrenzt zu Ungunsten der Geflüchteten. Genau auf dieser Basis. Und das ist eine Entwicklung, die katastrophal ist, weil es genau das verhindert, was wir eigentlich wollen, nämlich eine vernünftige Integrationspolitik, die uns allen hilft. Im Moment passiert genau das Gegenteil. Also auf Bundesebene wird diskutiert, dass es sozusagen in der Jugendhilfe eine Zweiklassengesellschaft geben wird.

Und wenn man sich das anschaut, seit gestern ist es, habe ich das Gefühl, in gewisser Weise vielleicht sogar noch schlimmer, weil jetzt hat Erdogan Deniz Yücel in den Mund genommen, den Namen glaube ich nicht, aber er hat gesagt, der Mann ist Aktivist der PKK und Agent Deutschlands. Wie schlimm ist das, dass er das jetzt so öffentlich sagt? Ja, also ich, der Zustand gerade uns, die da so ein bisschen versuchen, Solidarität zu organisieren, ist immer zwiegespalten. Auf der einen Seite ist man irgendwie engagiert und auch ja, motiviert, aber gleichzeitig gibt es auch eine gewisse Niedergeschlagenheit. Und seit gestern hat das der zweite Teil bei mir auf jeden Fall erheblich zugenommen, weil dieses Statement ganz klar eigentlich Deniz Yücel zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Sascha Lobo, habe ich vorhin gesehen auf Facebook, hat irgendwie versucht, das positiv zu wenden und hat gesagt, er hat ihn Spion genannt. Und Spione werden hier und da ausgetauscht. Aber das scheint mir so ein Griff irgendwie nach dem Strohhalm namens Hoffnung zu sein. Ja, also ich kann diese Hoffnung nicht teilen. Ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, dass jetzt das Verfahren oder die Haft sich über wahrscheinlich längere Zeit strecken wird. Alles ist ja sehr stark fokussiert auf das Referendum im April. Vorher gehe ich von gar keiner Bewegung aus, also was jetzt die Situation von Deniz Yücel verbessern könnte. Wie es danach geht, kann also auch niemand richtig vorhersehen. Die ganze Situation von Deniz, aber auch der anderen Journalisten und auch politischen, auch der Abgeordneten, ist ja völlig unklar. Es gibt ja nicht Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, die da greifen. Lass uns noch mal ein bisschen genauer auf die Geschichte gucken. Deniz ist ja irgendwann verstummt, er hat irgendwann keine Artikel mehr geschrieben und irgendwann hat er auch nicht mehr getwittert. Und zwar ab dem Tag, an dem türkische Zeitung Sabah gesagt hat, dass er mit Haftbefehl sozusagen gesucht wird. Und man wusste irgendwie lange Zeit nicht, oder nur einige wenige wussten, wo er war. Er war nämlich in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters in Tarabiya, das ist kurz vor Istanbul, ganz hübsch da, aber er war im Grunde Assange gleich gefangen. Ja, das ist eine richtige Beschreibung. Und was dann stattgefunden hat, kann man nur mutmaßen, aber es hat offensichtlich Geheimverhandlungen gegeben zwischen den Deutschen und den Türken. Und irgendwie hat es da offenbar Signale gegeben, weshalb Deniz dann entschieden hat, okay, ich stelle mich der Polizei. Da hat es ja einige Mutmaßungen gegeben, warum hat er das gemacht? Offensichtlich ja, weil es irgendwelche Signale gab, nach dem Motto, ja, wir lassen den jetzt nicht einfach abhauen, sondern das muss irgendwie einen ordentlichen Gang gehen, aber wir werden ihn nicht einknasten. Und dann ist er tagelang nicht vom Untersuchungsrichter gesehen worden und offensichtlich haben die Türken sich an die Absprachen nicht gehalten. Also es ist sehr, sehr kompliziert und auch schwierig, über die Situation und wie es zu welcher Bewegung kam zu sprechen. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so groß kommentieren. Ich kann auch jetzt über die Motivlage, warum Deniz sich gestellt hat, nichts sagen. Fakt ist, dass von dem Moment an, als er dann im Polizeigewahrsam war, ihm eigentlich das gleiche Schicksal blüht wie vielen anderen, die jetzt, sei es als Journalisten, Künstler oder Politiker, eben in die Fänge des Regimes geraten. Du sagst jetzt, du kippst momentan, kippt deine Stimmung so ein bisschen Richtung Niedergeschlagenheit. Was erwartest du denn jetzt? Hast du wenigstens Signale, dass sozusagen diese Kanäle, die offenbar einmal schon jetzt nicht funktioniert haben, nämlich die zwischen der deutschen Regierung und der türkischen Regierung, das heißt ja auch, dass Merkel wahrscheinlich sogar persönlich über Deniz Yücel bei ihrem letzten Besuch mit Erdogan gesprochen hat. Hast du den Eindruck, dass da momentan viel passiert? Sind die aktiv? Der neue Außenminister, hört man da was? Also ich weiß, dass die Bundesregierung seit Ende Dezember und bis heute nach ihren Möglichkeiten sehr engagiert ist und versucht, eben auf diplomatischem Wege voranzukommen. Die Handlungsspielräume scheinen nicht so groß zu sein. Deswegen ist jetzt für uns als die Freunde, Kollegen, Autoren etc. das auch gar nicht so sehr, das leitet uns ja nicht, sondern wir wollen ja eine Gegenöffentlichkeit versuchen aufzubauen, um einfach auch auf die politische Situation in der Türkei insgesamt hinzuweisen. Du bist ja über die Entwicklung in der Türkei schon seit langem verzweifelt. Also das ist ja nicht eine Entwicklung der letzten paar Wochen oder so. Wir haben beide, glaube ich, unabhängig voneinander schon zu Texten von Dennis auch geweint, als er geschrieben hat über tolle Biografien von Künstlern, Intellektuellen, Journalisten, Feministinnen und so weiter, demokratischen Menschen, die einfach momentan vernichtet werden, Biografien, die vernichtet werden. Kann man aus deiner Sicht im Verhältnis mit der Türkei so weitermachen? Kann man mit Erdogan weiter im Gespräch bleiben, wie es immer so schön heißt? Oder sind wir da irgendwann an so einem Punkt, wo man das Stichwort Appeasement fallen lassen muss, wo es einfach nicht mehr weitergeht, wo man sagen muss, Schluss? Das ist, ich will gar nicht ausweichend antworten, aber es ist eine sehr komplexe Frage, für die es für mich keine klare Antwort gibt. Muss ich dich leider enttäuschen. Auf der einen Seite ist es so, dass es natürlich historisch und aktuell eine unglaubliche Abhängigkeit oder Zusammenarbeit mit der Türkei gibt. Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass insbesondere die wirtschaftlichen, politischen Druckmittel tatsächlich jetzt eingesetzt werden. Auf der einen Seite bin aber skeptisch, ob man mit einem Abbruch der Gespräche die Situation von Dennis und den anderen Journalisten und beispielsweise den Politikern der HDP unbedingt verbessert. Ich fand es interessant, habe ich heute Morgen erst gelesen, der HDP-Abgeordnete Mithat Sancar hat heute Spiegel Online ein Interview gegeben und darin gesagt, dass es wichtig wäre, eben gar nicht über die Verbote und über das Undemokratische zu punkten, ich paraphrasiere das jetzt, also gar nicht sich zu eigen machen, die Methode von Erdogan, der Repression und des Undemokratischen, sondern für Redefreiheit, für Demokratie einzugestehen auf der einen Seite und gleichzeitig geht es natürlich schon darum, auch den Druck auf die Türkei aufrechtzuerhalten. Ich finde so eine Formulierung, also ich persönlich, ich kann ja darauf gar keinen Einfluss nehmen, aber ich finde es wichtig, dass die deutsche Regierung, die Gesellschaft, Öffentlichkeit cool bleibt, aber gleichzeitig auch entschlossen ist. Du hast gesagt, man soll alle Möglichkeiten ausnutzen, Druck auszuüben, wirtschaftlichen Druck, politischen Druck. Hast du den Eindruck, dass das wirkt? Oder könnte es vielleicht auch sein, dass Erdogan sich schon gar nicht mehr auf Europa direkt als Integration fokussiert, sondern eigentlich ganz andere Vorstellungen hat und dass das dann ins Leere laufen könnte? Und wenn das ins Leere laufen könnte, welche Möglichkeiten gäbe es dann noch? Also ich weiß und wir lesen und sehen das immer wieder, dass Erdogan immer damit droht. Gleichzeitig geht denen, wenn ich es mal ein bisschen salopp sagen kann, zurzeit der Arsch auf Grundeis. Das heißt, wirtschaftlich, aber auch der politische Druck, das ist nicht etwas, natürlich versucht Erdogan und die AKP das jetzt für sich zu instrumentalisieren, aber die Situation in der Türkei ist heute eine etwas andere. Es gibt nicht mehr so viele, die von diesem wirtschaftlichen Boom profitieren. Die wirtschaftliche Entwicklung ist seit Monaten eher rückläufig. Und das Versprechen, ich brauche euch nicht, das glaubt keiner. Und das wissen auch die Menschen, dass die Europäische Union Milliarden in die Türkei, und zwar nicht nur wegen des Flüchtlingsdeals. Es gibt ja auch so Absurditäten, dass die Türkei Millionen, hunderte Millionen bekommt zum Aufbau von Demokratie und zivilgesellschaftlichen Strukturen. Und alleine diese Dinge bei Namen zu nennen und auch zu sagen, also es braucht gar keinen Boykott. Es reicht schon zu sagen, wir lassen euch nicht auf weitere Deals ein. Das würde die Situation in der Türkei, also die Situation der Regierung sehr schwächen. Und auf der anderen Seite, und das kommt mir persönlich sehr zu kurz in der ganzen Diskussion, es ist ja nicht nur so, dass es in der Türkei nur Erdogan und nur die AKP gibt. Es ist eben auch wichtig, dass wir in der Diskussion, in der politischen Praxis auch jene stärken, das meine ich gar nicht paternalistisch, sondern denen eben auch die Möglichkeit geben, ihre Position auch hier in Deutschland zu artikulieren. Imran, was hast du in den letzten 24, 48 Stunden von Dennis gehört? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ich möchte darüber jetzt nicht sprechen. Kein Problem, aber ich glaube, du bist in diesen Tagen wahrscheinlich noch nie mit so gutem Gewissen Auto gefahren. Sind weitere Proteste geplant? Ja, es gibt ja, das ist ganz toll, es gibt ja auch verschiedene Gruppen, die sich verschiedene Dinge überlegen. Ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt einen James Bond, Dennis Bond Plakatwettbewerb. Ich treffe mich morgen mit Autoren, Schriftstellern und Journalisten in einer kleineren Gruppe, um zu überlegen, wie wir mit unseren Mitteln, also des Schreibens und des Redens, weiterhin aktiv sein können. Also es ist klar, es wird jetzt nicht die Euphorie der letzten Tage haben, aber ich bin unbedingt dafür und werde alles auch dafür tun, dass wir beharrlich dranbleiben. Danke. Imran Ayata war bei uns. Free Dennis ist nicht nur ein Hashtag, sondern eine ziemlich wichtige Aktion, und wir werden wahrscheinlich noch länger Free Dennis rufen müssen an jedem Punkt. Radio 100 Revisited, heute Abend die große Party, kann jeder vorbeikommen, und den ganzen Nachmittag wird noch weitergesendet hier auf der 88.4 beziehungsweise im Netz. Danke, dass ihr zuhört. Uli Josner und Jan Lerch waren das mit dem Checkpoint, mit ein bisschen Welt am Draht Beimischung hier auf Radio 100 Revisited. Ciao. şehir çeker. Bu şehir gündüz yaşar, bu şehir her gece yüzer. Bu şehir adamı sever, bu şehir kadınını döver, döver, döver. Bu şehir karımızı emer, bu şehir için ölmeye değer.